Clara. Was ist denn? Waren Sie das, Tierney? Tut mir leid, Leutnant. Ich bin an den Arm vom Plattenspieler gestoßen. Clara. Douglas soll die Platte auf Fingerabdrücke untersuchen. Vielleicht haben Sie sie gespielt. Okay, hab die Platte nicht angefasst. Sie muss beim Peace Corps gewesen sein. In Ihrem Büro hängt eine Auszeichnung. Ich weiß. Übrigens, er soll den Piepmatz in der Küche füttern. Hm? Den Vogel im Käfig. Wollen Sie ihn haben, Tierney? Na, hier wird er nicht überleben. Naja. Klau ihn dir. Sie hat eine ganz schöne Plattensammlung. Schallplatten müssen nicht gefüttert werden, Tierney. Stimmt. Kommen Sie zu sich. Hören Sie mich, Herr Kroll. Clara. Fühlen Sie sich besser? Ich weiß nicht, wieso ich nicht drauf gekommen bin. Sie ist vielleicht irgendwo Skifahren. Haben Sie meine Leute da hinten nicht gesehen? Wissen Sie jetzt, wer ich bin? Der Kommissar. Clara? Wieso? Was machen die da? Sie fotografieren die Leiche. Ach. Aber wieso? Oh, die haben kein Gummi in der Kamera, nicht wahr? Na schön. Jetzt wird sie vielleicht begreifen, was ich immer gemeint habe. Herr Kroll, in so einem Stadtteil ein Büro aufzumachen, stinkt immer nach Katzen. Sie haben gesagt, dass Sie beim Reinkommen einen Blick auf Sie geworfen haben. Sage ich ja. Und? Aber sie hat ein derartiges Pflichtbewusstsein ausgeschlossen, Sie umzustimmen. Gummi in der Kamera. Was für ein Blödsinn. Keine Sorge, nur ruhig. Ich bin gleich wieder auf. So ein Schock ist eine komische Sache.